ein Felsen im Kampf um das Land. Fisches in die Heimat vor allen Gefahren. Lieben, Furcht und Tadel, ihnen stets unbekannt. Es waren die Männer des tapferen Blutes, für die Volk und Heimat und Freiheit und Sinn. Es waren die Männer des tapferen Blutes, die sich doch mit Gott verbündeten auf dieser Welt. Ja, wir sind die Männer des tapferen Blutes, für die Volk und Heimat, des Freiheits und Seele.